Okay, let's turn to 1 Samuel chapter 31. Schlagen wir zum 1. Samuel Kapitel 31. And we'll finish the book of 1 Samuel. Und wir werden mit dem Buch Samuel abschließen. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. For who you are. Für wer du bist. And bless your word to our lives. Und segne dein Wort in unserem Leben. In Jesus name we ask. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Okay, the final chapter of 1 Samuel. Abschließendes Kapitel vom 1. Samuel. Let's read starting with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. Now the Philistines were fighting against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. Die Philister aber kämpften gegen Israel, und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und vom Schwert durchbohrte fielen auf dem Gebirge Gilboa. And the Philistines overtook Saul and his sons. Und die Philister holten Saul und seine Söhne ein. And the Philistines killed Jonathan. Und sie erschlugen Jonathan, and Abinadab, Abinadab and Malchishua, und Malchishua, the sons of Saul, die Söhne Sauls. So Jonathan, the beloved of David, is now dead. Jonathan, der geliebte Davids, er ist tot. The one who said that he would reign with David, der gesagt hatte, wenn er mit David regieren könnte, and be number two to David, dann würde er der Zweite im Reich sein. But in God's mind, it probably would not work. Aber in Gottes Sinn hätte es nicht funktionieren können. Probably either the Israelites would have rallied around Jonathan. Entweder hätte sich Israel versammelt um Jonathan herum. And given David problems. Und das hätte dem David Probleme bereitet. Even though Jonathan would not have wanted it. Auch wenn Jonathan das nicht gewollt hätte. And then Jonathan would have said, "No, I don't want to be king. He's going to be king." Und Jonathan hätte dann sagen müssen, na, ich möchte gar nicht König werden, er soll König sein. And then people would have said, Jonathan made David king. Und dann werden Leute sagen, na, der Jonathan hat ja David zum König gemacht. It was God's time for Jonathan to depart. Es war einfach die Zeit Gottes für Jonathan, die Welt zu verlassen. Verse 3. Vers 3. And the battle went heavily against Saul. Und der Kampf tobte heftig gegen Saul. And the archers hit him. Und die Bogenschützen erreichten and he was badly wounded by the archers. Und er zitterte sehr vor den Schützen. Then Saul said to his armor bearer, da sagte Saul zu seinem Waffenträger, draw your sword and pierce me through with it. Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit. Lest these uncircumcised come and pierce me through and make sport of me. Damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen an mir treiben. But his armor bearer would not. Sein Waffenträger aber wollte nicht. For he was greatly afraid. Denn er fürchtete sich sehr. So Saul took his sword and fell on it. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. And this is the end here of Saul. Und das ist das Ende von Saul. God's anointed. Gottes Gesalbter. Who was anointed yet not accountable. Der gesalbt war, aber nicht verantwortlich. And this is his disgraceful end. Und das ist sein eigentlich schändliches Ende. Where he commits suicide. Er begeht Selbstmord. But look what happens in the story, verse 5. Aber schau mal, was dann passiert. Schaut mal. When his armor bearer saw that Saul was dead. Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war. He also fell on his sword and died with him. Stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. Thus Saul died with his three sons. So starben Saul und seine drei Söhne. His armor bearer und sein Waffenträger. And all his men on that day together. Auch alle seine Männer zugleich an diesem Tag. Now, if you keep your finger there for just a second. Wenn du da mal das festhältst für einen Moment. You go back to 1 Samuel 26. Und wir mal zurückgehen zum 1. Samuel 26. Starting with verse 9. Und wir beginnen dort mit Vers 9. But David said to Abishai, aber David entgegnete Abishai, do not destroy him. Bring ihn nicht um. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed? Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken? And be without guilt. Und ungestraft bleiben. David also said, und David hat auch gesagt, here it is, as the Lord lives. So wahr der Herr lebt. Surely the Lord will strike him. Sicher wird ihn der Herr schlagen. Or his day will come when he dies. Wenn seine Zeit gekommen ist, dass er sterbe. Or he will go down into battle and perish. Oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. And David didn't know which one. David wusste nicht, welcher Krieg. But he knew one thing for sure. Aber David wusste eins sicher. That vengeance is the Lord's. Dass Vergeltung Sache des Herrn ist. And he went into battle and he perished. Und so geriet geriet Saul in den Krieg und er kam darin um. Now let's read a little further on, verse 7. Schauen wir weiter einmal in Vers 7. And when the men of Israel who were on the other side of the valley with those who were beyond the Jordan saw that the men of Israel had fled and that Saul and his sons were dead, they abandoned the cities and fled. Kapitel 31, Vers 7. Als aber die Männer von Israel, die jenseits der Ebene und jenseits des Jordans wohnten, sahen, dass die Männer von Israel geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen. Then the Philistines came and lived in them. Und die Philister kamen und wohnten darin. Now watch the next verse. Und schaut mal den nächsten Vers. And it came about on the next day. Und es geschah am folgenden Tag, when the Philistines came to strip the slain, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern, that they found Saul and his three sons fallen on Mount Gilboa. Und sie fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. And they cut off his head, und sie hieben ihm den Kopf ab and stripped his weapons, und nahmen ihm seine Waffen ab. And sent them throughout the land of the Philistines, und sie sandten im Land der Philister umher, to carry the good news to the house of their idols and to the people. Sorry. Um die Freudenbotschaft in den Häusern ihrer Götzen und dem Volk zu verkünden. And they put his weapons in the temple of Ashtaroth and fastened his body to the wall of Bethshan. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Ashtaroth und seine Leiche nagten sie an die Mauer von Bethshean. And when the inhabitants of Jabesh-Gilead heard what the Philistines had done to Saul, als aber die Bewohner von Jabesh-Gilead über ihn hörten und was die Philister Saul angetan hatten, all the valiant men rose and walked all night and took the body of Saul and the body of his sons from the wall of Bethshan. Machten sich alle tüchtigen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer. And they came to Jabesh and buried them there. Und sie kamen nach Jabesh zurück und verbrannten sie dort. And they took their bones and buried them under the tamarisk tree at Jabesh and fasted 7 days. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske in Jabesh und fasteten 7 Tage. Now turn with me to Proverbs 28:1. Schlagt einmal zu Sprüche 28:1. But I want you to take one more look at verse 8. Möchtest du noch mal einen Moment auf Vers 8 schaut? It says that the next day the Philistines came. Da heißt es, dass am nächsten Tag die Philister kamen. And they found Saul. Und sie fanden Saul. Saul thought that they were coming right then. Saul dachte, dass sie direkt kämen. So he killed himself. Also brachte er sich um. Actually, they weren't coming. Aber sie kamen gar nicht. They hit him with arrows, but they weren't coming. Sie haben mit Pfeilen auf ihn geschossen, aber sie sind nicht auf ihn zugekommen. So he actually committed suicide for no reason. Er hat also Selbstmord begangen ohne echten Grund. And here's our principle in Proverbs 28:1. Und hier haben wir unser Prinzip in Sprüche 28:21. It says the wicked. Da heißt es, der the wicked flee when no one is pursuing. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihm einer nachjagt. Yeah, the German is right, the Gottlose, the ungodly. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihm jemand nachjagt. This word wicked, better is ungodly. Besser als böse ist die deutsche Übersetzung gottlos. Because, you know, when we say wicked, we think, well, we're not wicked. Wenn wir das sagen, na böse, das sind wir ja nicht, denken wir. But ungodly, we can be ungodly. Aber wir können gottlos sein. The ungodly flee when no one is pursuing. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihn einer nachjagt. And when I'm not walking in the spirit, und wenn ich nicht im Geist wandle, I can live in incredible paranoia. Dann kann ich in einer unglaublichen Paranoia leben. And no one is pursuing me. Es verfolgt mich ja gar niemand. It's all in my mind. Das läuft nur in meinen Gedanken ab. And I can make up stories about what people think about me. Und lasse mir da Geschichten einfallen, was Leute gegen mich haben. I can accuse people. Ich klage Leute an. They think this or that about me. Ich klage sie an, dass sie dieses oder jenes über mich sagen würden. But the principle is the ungodly flee. Aber das Prinzip ist, der Gottlose flieht. And we can say the person who's the Christian who's not spirit filled. Wir können das so anwenden, der Christ, der nicht geistgefüllt ist, flees when no one is pursuing. Flieht, obwohl ihn niemand nach. Ja. So here's Saul. Da ist Saul. In the battle. In der Schlacht. He's hit with a couple of arrows. Da treffen ihn ein paar Pfeile. And suddenly. Und plötzlich. He's just absolutely paranoid. Ist er völlig in Angst und Furcht has paranoid. No peace from God. Hat überhaupt keinen Frieden mehr von Psalm Gott. Psalm 119, 165. Great peace of they that love thy word, nothing will offend them. Großen Frieden haben die, die dein Wort lieben. Niemand wird sie verletzen. Isaiah 26:3, I think it is, says, perfect peace have they whose mind is stayed on thee. Jesaja 26:3, glaube ich. Vollkommenen Frieden haben die, die ihre Gesinnung auf dich gerichtet haben. Philippians 4:6-7. Philipper 4:6-7. Be anxious for nothing. Seid um nichts besorgt. But in everything through prayer and supplication. Aber in allem in Gebet und Danksagung. With thanksgiving. In Danksagung. Let your requests be known unto God. Lasst eure Bitten vor Gott kund werden. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Will guard my heart and my mind in Christ Jesus. Wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. But he doesn't have this. Aber er hat das nicht. Because he's been living in wisdom from below. Weil er aus der Weisheit von unten heraus lebt. And just to close this whole story, um diese ganze Geschichte zum Abschluss zu bringen. James 3:15. Jakobus 3:15. The wisdom from below is epigeos. Die Weisheit von unten, sie ist epigeos. It's first earthly. Ist einfach irdisch gesehen. All I see is what I see. Alles, was ich sehen kann, ist alles, was ich sehe. I don't see with the eyes of God. Ich sehe nicht mit den Augen Gottes. I don't see with the promises of God. Ich sehe nicht aufgrund der Verheißung Gottes. I don't see in faith. Ich sehe nichts im Glauben. I don't see that he will never leave me nor forsake me. Ich sehe nicht, dass er mich nie verlassen wird noch versäumen. In Hebrews 13:5. In Hebräer 13:5. That all things are working to the good. Dass alle Dinge doch zum Guten wirken. Romans 8:28. Römer 8:28. 2 Corinthians 4:15. 2. Korinther 4:15. That all things are for our sake. Alle Dinge geschehen um unser Willen. And in verse 17. Vers 17. These light afflictions are for but a moment. Diese leichte Bedrängnis, sie ist nur für einen Moment. But are working for us a greater weight of glory. Aber sie wirken für uns ein größeres Gewicht an Herrlichkeit. So in verse 18. Vers 18. So we look not to the things that are seen. So schauen wir nicht auf das Sichtbare. But we look to the things that are not seen. Sondern schauen auf das, was unsichtbar ist. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? We look at what cannot be seen. Wir schauen auf das, was wir nicht sehen können. How? Na, wie das? Through the promises of God. Durch die Verheißung Gottes. This is Psalm 1. Psalm 1. Blessed is he who does not walk in the counsel of the ungodly. Gesegnet ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. The person whose eyes are fixed epigeos on the natural. Die Person, deren Augen nur auf das Natürliche fixiert sind, epigeos. We don't walk in their counsel. Wir wandeln nicht in ihren Rat. They say, well, you know, you have to think with wisdom here. Die sagen, du musst jetzt hier Weisheit anwenden. Das so funktioniert die Welt. But this is not the way God works. Denn Gott arbeitet anders. And I don't care what you can prove, I'm going to walk with the promises of God. Egal was du mir da beweisen magst, ich werde aufgrund der Verheißung Gottes wandeln. So blessed is he who does not walk in the counsel of the ungodly. Gesegnet ist der Mensch, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Nor stands in the way of sinners. Noch im Weg der Sünder steht. Nor sits in the seat of the mocker. Noch in dem Stuhl oder dem Sessel des Spötters sitzt. But his delight. Aber seine Freude is in the law of the Lord, ist am Gesetz des Herrn, in which he meditates both day and night. In dem er Tag und Nacht nachsinnt. I can't emphasize enough how much we just have to give ourselves to reading the Bible. Ich kann das nicht genug betonen, wie sehr wir uns einfach dem Lesen der Bibel hingeben müssen. His delight is in the law of the Lord. Seine Freude ist am Gesetz des Herrn. Study a book. Studiere ein Buch. I just finished 2 Timothy. Studiere einfach ein Buch der Bibel. Ich habe 2 Timotheus gerade abgeschlossen. It was like, you know, eating fruit or something. It was so alive. Es war wie wenn ich Früchte esse. Es war so lebendig. I went to 2 Timothy and I crossed out Timothy and I put Rob there. Ich habe 2 Timotheus gelesen, dann habe ich Timotheus durchgestrichen und habe Rob eingetragen. And it says, to Rob, my son in the Lord. An Rob, meinem Sohn im Herrn. Peace from God. Friede von Gott and the Lord Jesus Christ. Und dem Herrn Jesus Christus. And I got goosebumps all over the place. Gänsehaut. Wow. I was like, wow. Wow. You can study a person. Du kannst eine Person studieren. A book, a chapter. Ein Buch, ein Kapitel. Go through the Psalms. Geh durch die Psalmen. Take a proverb every day. Nimm jeden Tag einen Spruch. He that meditates on the word day and night. Der über das Wort nachsinnt, jeden Tag und Nacht. This is the godly person. Das ist die göttliche Person. And he will be like a tree planted by the rivers of water. Und er wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. His leaf will stay green. Seine Blätter werden grün bleiben. He will bear fruit in season. Er wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. And everything he touches prospers. Und alles, was er anrührt, wird Wohlstand haben. There's seasons of darkness. Da gibt es Zeiten der Finsternis. There's a winter season. Es gibt Winterzeiten. But he bears fruit in season. Aber er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. He's not like Saul. Er ist nicht so wie Saul. Epigeas. Der Epigeus gesinnt. He's fixed on what he can see. Er ist nur fixiert auf das, was er sehen kann. Then he's psychikos. Dann ist er psychikos. He lives out of his soul power. Er lebt heraus aus seiner Seelenkraft. Manipulating. Manipulation. Controlling. Er versucht zu kontrollieren. Intimidating. Er tut einschüchtern. Getting his way. Er versucht seinen Weg zu bekommen. Because he has no peace from God. Da er keinen Frieden von Gott hat. But look at the second part of Proverbs 28:1. Schaut einmal auf den zweiten Teil von Sprüche 28. The ungodly flee when no one is pursuing. Also 28:1. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihm jemand nachjagt. But the righteous are bold as a lion. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Why? Warum? His wisdom comes from above. Seine Weisheit kommt von oben. Comes from the Lord. Sie kommt vom Herrn. Saul's wisdom. Saul's Weisheit, the wisdom of the ungodly came from below. Die Weisheit der Gottlosen, sie kommen von unten. He was fixed on everything he could see. Er war fixiert auf alles, was er sehen konnte. He could not see the unseen. Er konnte das Unsichtbare nicht sehen. So he controlled what he could see with his soul power. Also kontrollierte er das, was er sehen konnte, mit seiner Seelenkraft. And finally ends up demonized. Und schließlich endet er völlig dämonisiert. Separate from God as God's anointed. Getrennt von Gott und doch war er doch Gottes Gesalbter. And commits suicide. Und er begeht Selbstmord. Isn't that what believers do at times? Ist das nicht das, was Gläubige manchmal tun? They get so bitter. Sie werden so verbittert. In Hebrews 12:15. In Hebräer 12:15. They just commit spiritual suicide. Sie begehen geistlichen Selbstmord. They can't forgive. Sie können nicht vergeben. They can't forget. Sie können nicht vergessen. They blame people. Sie beschuldigen Leute. And they just take their marbles. Sie nehmen da ihre Murmeln. And they just commit suicide. Und sie begehen Selbstmord. It's so selfish. Es ist so selbstsüchtig. It's so demonic. So dämonisch. It's the end of the downward spiral. Das Ende dieser Abwärtsspirale. Epigeas. Epigeos. Psychikos. Psychikos. Demonodes. Demonodes. But think back to 1 Samuel 26:10 again. Aber gehen wir mal zurück zum 1 Samuel 26:10. Here's David. Da ist David. And there's Saul and his men. Und da ist Saul und seine Männer. And David says to Abishai, "Don't strike him." David sagt zu Abishai, töte ihn nicht. Because God will. Gott wird es tun. Leave it. Lass es bleiben. Here's a person who can see the unseen. Da ist eine Person, sie kann das Unsichtbare sehen. Here's a person who can give the situation to the Lord. Da ist eine Person, die die Situation an den Herrn abgeben kann. And David he's bold as a lion. Und David, er ist mutig wie ein Löwe. Because he's trusting in the promises of God. Weil er ja auf die Verheißungen Gottes vertraut. And because he's trusting in the promises of God, he is meek. Weil er auf die Verheißung Gottes vertraut, ist er sanft. Back to Matthew 11:29-30. Zurück zu Matthäus 11, 28 bis 30. 28-30. Come unto me, all you that are heavy laden. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Come and learn of me. Kommt und lernt von For mir. I am meek and lowly of heart. Denn ich bin sanft und demütig von Herzen. And this is the godly. Das ist der Göttliche. David stands over Saul. David steht über dem Saul. And he's bold as a lion. Und er ist mutig wie ein Löwe. Not to kill Saul. Nicht Saul umzubringen. But to not kill Saul. Sondern er ist mutig darin, dass er ihn nicht umbringt. He's bold as a lion because he knows God will do it. Er ist mutig wie ein Löwe, weil er weiß, dass Gott dies tun wird. And his boldness und sein Mut expresses itself as meekness. Drückt sich in Sanftmut aus. And you have to think in that moment what faith it took for David to say that. Denk dich mal in diesem Moment hinein, was für einen Glauben es brauchte für David das zu sagen. One strike. Ein Schlag. And my problems are over. Meine Probleme sind vorbei. At least I think. Naja, so denke ich. But they would have just began. Aber damit hätten sie begonnen. Right? David killed Saul. David hat den Saul umgebracht. He would have been finished as far as the plan of God. Damit wäre der Plan Gottes für ihn zu Ende gewesen. Or maybe there'd be no King Saul pursuing him. Vielleicht gäbe es denn keinen König Saul, der ihn verfolgt hätte. But his way to finish God's plan for his life probably would have ended. Aber sein Weg und seine Möglichkeit, den Plan Gottes den Abschluss des Planes Gottes für sich zu sehen, but the righteous, aber der Gerechte, the righteous, that's those who walk by faith, aber der Gerechte, das ist der im Glauben Romans wandelt, 1:17, Römer 1:17, the just shall live by faith, der Gerechte wird aus dem Glauben leben, Romans 10, Römer 10, faith comes by hearing and hearing by the word of God, Glauben kommt aus der Verkündigung und Verkündigung aus dem Wort Gottes. So he's speaking of faith righteousness. Er spricht von Glaubensgerechtigkeit. We are the ones who expose ourselves to the word. Wir sind diejenigen, die uns dem Wort Gottes aussetzen. And we live by the promises. Und wir leben aus den Verheißungen heraus. Trusting that God will do what he says. Und wir vertrauen darauf, dass Gott das tun wird, was er auch gesagt hat. Now this really takes an act of faith. Und das braucht einfach den Einsatz des Glaubens. But when we're facing a situation, wenn wir aber diese Situation mit der Situation konfrontiert that sind, can be overwhelming, die uns überwältigen könnte, maybe a sickness, vielleicht eine Krankheit, or a family problem, ein Familienproblem, or a lack of a job, vielleicht haben wir keinen Job, or something or whatever, oder was auch immer es sein mag, we can confess, wir können bekennen, that we know all things work to the good, dass wir wissen, dass alle Dinge zum Guten wirken. I don't know what's going to happen. Ich weiß nicht, was passieren wird. That's not my peace. Aber das ist nicht mein Friede. There's two kinds of peace that are false. Es gibt zwei Arten von Frieden, die falsch sind. I have peace because I know nothing will happen. Ich habe Frieden, weil ich ja weiß, nichts wird passieren. Well, you haven't been a Christian very long then. Naja, so lange bist du Christ wahrscheinlich noch nicht gewesen. All kinds of stuff happens. Weil alles Mögliche kann passieren. Number two, no matter what happens, I can take it. Nummer zwei, egal was passiert, ich werde das schon aushalten. You haven't been a Christian very long. Lange ein Christ. There's gonna be a lot of stuff you can't handle. Und da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die du überhaupt nicht handhaben kannst. Is God's peace. Nummer drei, es ist Gottes Frieden. No matter what happens, egal was passiert, and no matter how I react, und egal wie ich da reagiere, God is in control. Gott hat es unter Kontrolle. And that's my peace. Und darin habe ich meinen Frieden. And in that I can be bold as a lion. Und darin kann ich mutig sein wie ein Löwe. The ungodly will flee when no one is pursuing. Der Gottlose wird fliehen, wenn ihm niemand nachjagt. He will live in epigeos. Er wird dann leben in epigeos. And he'll have this evangelical veneer on his life. Und sorry. Evangelical veneer. You know, veneer is like a thin wood that you cover. Und er wird so ein evangelisches Furnier, so eine dünne Oberfläche haben. He'll have the words. Die Worte wird er haben, but not the life. Aber nicht das Leben, nur eine Oberfläche. Right? When the situation comes, wenn die Situation kommt, he's not believing God. Glaubt er Gott nicht. And it's expressed through his lack of meekness. Und es drückt sich aus durch seinen Mangel an Sanftheit. When we don't have meekness, wenn wir keine Sanftheit haben, we are ungodly. Sind wir gottlos. Because meekness means I'm trusting God for my life. Sanftmut bedeutet, ich vertraue Gott für mein Leben. It is not I, but Christ who lives. Es ist nicht ich, sondern Christus, der lebt. 1. Korinther 15:10. 1. Korinther 15:10. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. And all of us, we all go through times when we react. Und wir alle machen Zeiten durch, wo wir this reagieren. This is natural. Das ist ganz natürlich. But when at the end of it all, where do we rest? Aber wenn das zum Schluss kommt, wo ruhen wir dann? When we get on our knees, what's the final outcome? Wenn wir auf unsere Knie gehen, was kommt dabei heraus? Dear God, lieber Gott, this is difficult, das ist schwer, but I'm clinging to your promise. Aber ich möchte mich an deine Verheißung festhalten. You said you would never leave me. Du hast gesagt, du wirst mich nicht verlassen. You have a plan. Du hast den Plan. You created me in Psalm 139 just like I am. Du hast mich so geschaffen, genauso wie ich bin. You gave me a gift in 1 Corinthians 12. Du hast mir doch eine Gabe gegeben, 1. Korinther 12. I'm a part of the body somehow. Ich bin doch ein Teil deines Leibes irgendwie. You are working everything for the good. Du wirkst doch alles zum Guten. I don't know where it's going. Ich weiß nicht, wo das jetzt hinläuft. But I'm going to be as bold as a lion. Aber ich werde so mutig sein wie ein Löwe. Not in what I do. Nicht in dem, was ich tue. But in what I don't do. Sondern in dem, was ich lasse. I'm going to wait. Ich werde warten. And I'm going to rest. Und ich werde ruhen. I'm not going to kill Saul. Ich werde Saul nicht töten. God's going to do it. Gott wird das tun. You guys watch. Schaut nur zu, Leute. God's going to either strike him. Gott wird ihn entweder selbst schlagen. Or he's going to die of sickness. Oder wird an einer Krankheit sterben. He's going to go in a battle and he's going to perish. Oder er wird in die Schlacht ziehen und dabei umkommen. And it's exactly what happened. Und das ist genau das, was passiert ist. And Saul ended his life in disgrace. Und Saul beendete sein Leben in Ungnade. His head was cut off. Sein Haupt wurde abgeschlagen. His armor was stripped. Seine Rüstung wurde ihm genommen. He was nailed to the wall. Er wurde an die Wand genagelt. Hung there to be mocked. Er hing dort in völliger Verspottung. And it didn't have to be like that. Und das hätte nicht so sein müssen. But isn't that great? We walk by faith. Aber es ist nicht großartig. Wir wandeln im Glauben. And we can express boldness. Und wir können Mut ausdrücken in our waiting on God, in unserem Warten auf Gott, and knowing that God will bring these things about, und darin, dass wir wissen, dass Gott doch diese Dinge zustande bringt. God's going to work the circumstances. Gott wird die Umstände so arrangieren. I'm going to trust him. Ich werde ihm vertrauen. I'm going to delight in his word. Und werde mich freuen an seinem Wort. And I'm going to watch the masterful hand of God. Und ich werde diese meisterhafte Hand Gottes beobachten. Orchestrate situations. Wie sie die Situationen wie ein Orchester leitet. And I just thought of one more thing. Turn to Psalm 37 and we'll close. Just a couple noch of verses. Noch ein Gedanke. Psalm 57 und dann werden wir abschließen. A little frosting on the cake. Da gibt es noch ein bisschen eine Sahnehaube drauf. Look at this. 37, Entschuldigung, Psalm 37. Okay. Starting with verse 16. Just gonna read a little bit. Im Deutschen wahrscheinlich 8:17. Look at verse 1. Do not fret because of evildoers. Okay. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, Vers 1. Be not envious toward wrongdoers. Beneide nicht die, welche Böses tun. They will wither quickly like the grass. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren. Fade like the green herb. Und wie das grüne Kraut verwelken. Trust in the Lord and do good. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Wohne im Land und hüte Treue. See, be bold, don't run. Sei mutig, lauf nicht weg. Be bold as a lion and stay in the land. Sei mutig wie ein Löwe und bleib im Land. Cultivate faithfulness. Kultiviere deine Treue. Delight yourself in the Lord. Und freue dich am Herrn. He will give you the desires of your heart. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Commit your way to the Lord. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Trust also in him and he will do it. Und vertraue auf ihn, so wird er es handeln. Look at verse 16. Vers 16. Better is a little of the righteous. Das wenige des Gerechten ist besser. Than the abundance of many wicked. Als der Überfluss vieler Gottloser. The arms of the wicked will be broken. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen. Go to verse 21. Vers 21. The wicked borrows and does not pay back. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. That's a good verse. Guter Vers. Hey, if you owe somebody money, pay Wenn back. Du jemandem Geld schuldest, bitte zahl es ihm zurück. At least try. Zumindest versuch es. Don't just, like we say in English, blow it off. Und tu es nicht einfach so wegschieben. The wicked borrows and does not pay back. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. But the righteous is gracious and gives. Der Gerechte aber ist gütig und gibt. For those blessed by him will inherit the land. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen. But those cursed by him will be cut off. Und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Here's the verse. The steps of a man are established by the Lord. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt. And he delights in his way. Und seinen Weg hat er gern. Isn't that nice? Ist das and nicht that's schön? The confidence we have. Da ist die Zuversicht, die wir my, haben. My steps have been ordered by the Lord. Meine Schritte, sie sind von dem Herrn geordnet. So I can be bold as a lion. So kann ich mutig sein wie ein Löwe. In what I don't do. In dem, was ich nicht tue. I don't have to manipulate. Ich muss nicht manipulieren. I don't have to control. Ich muss nicht kontrollieren. I don't have to intimidate. Ich muss niemanden einschüchtern. I don't have to act like some idiot. Ich muss nicht so handeln wie so ein Idiot. In the flesh. Im Fleisch. To get my way. Um da meinen Weg zu bekommen. Because I have no peace. Denn ich habe keinen Frieden. Because at the end of it. Denn am Ende. I will end up exactly like Saul. Werde ich dann genauso enden wie Saul. And what a sad ending. Was für ein trauriges Ende. But 2 Samuel begins the reign of David. Aber im 2. Samuel beginnt die Herrschaft Davids. So, with that, let's close and thank God. Und damit lass uns abschließen und Gott danken. That we can be dass wir so sein können. Blessed, dass wir gesegnet sein können. Delight in his word. Wenn wir uns an seinem Wort erfreuen. Lord, thank you tonight. Herr, danke heute Abend. That we have a Bible. Dass wir die Bibel haben. We have your promises. Wir haben deine Verheißungen. And we can delight in it day and night. Und wir können uns Tag und Nacht daran erfreuen. And we will be like a tree planted by the rivers und of water. Wir werden sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. And we'll prosper in everything we do. Und wir werden Wohlstand erreichen in allem, was wir tun. Lord, thank you for your promises. Vater, danke für deine Verheißungen. For your faithfulness. Für deine Treue. We love you and thank you tonight. Wir lieben dich und wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.